Hallo und herzlich willkommen in neuen Jahr und in eine neue Episode des Wechselzone Podcast. Mein Name ist Adrian und an meiner Seite zwei Kollegen, zum einen der Lukas. Ich wünsche ein frohes neues Jahr. Und der Henning. Moin, auch von mir ein frohes neues Jahr. Ja, frohes neues. Und Jungs, wie seid ihr denn so reingeschlittert in 2020? Der Henning darf beginnen. Ja, wir hatten Besuch von dem Schwager, also von dem Bruder meiner Freundin und Frau, Entschuldigung. Und ja, da gab es ein bisschen Bier und ein bisschen gutes Essen. Wir haben dann zusammen gekocht den 31. Und eigentlich waren wir so satt gegessen, dass wir uns gar nicht mehr bewegen wollten, sind dann aber bei uns hier in dem Höhenzug mit unseren beiden Hunden. Wir waren dann zu viert und die beiden Hunde sind vor so 10 Minuten gegangen und haben uns dann das Feuerwerk angeguckt. Von dort oben konnte man auf 3 Städte gucken und haben uns da ein bisschen das Feuerwerk angeguckt, sind dann wieder runtergegangen ins Haus und das war's eigentlich. Also nichts Großes. Bisschen Bier getrunken, bisschen sehr gut gegessen, Feuerwerk geguckt, wie die anderen, Entschuldigung, Menschen ihr schönes Geld in den Himmel blasen. Und dann sind wir wieder ins Haus gegangen. Ja. Sehr schön. Zu dem Frau, Freundin, da muss man sich noch dran gewöhnen. Gell? Ja, definitiv. Das kenne ich auch noch so, obwohl es schon sehr lange her ist, aber da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das auch schon eine Gewöhnungsphase bedarf. Ja, Lukas, wie war es denn bei dir? Ja, wir waren bei Verwandten meiner Freundin in der Nähe von Holland. Da waren wir auch noch mal kurz drüben. Ich habe dann auch mal so ein bisschen eine neue Serie, die demnächst auch in Deutschland kommt, ein bisschen geschaut und die in Holland schon verfügbar ist. Und ja, dann haben wir halt mit denen ein bisschen ganz ruhig mit Nachbarn von denen. Die haben so einen coolen, ausgebauten Hof, also mit mehreren Parteien drin. Und da haben die so eine eigene, ja, so ein eigenes Haus, sag ich jetzt mal. Und ja, da haben wir mit denen Fondue gemacht, ein bisschen was getrunken und ja, noch ein paar Spiele gespielt. War ganz witzig. Und ja, ich denke, ab einem gewissen Alter so großartig weggehen macht man dann halt auch, glaube ich, nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen so die Frage, ne? Wie empfindet man so das Ganze? Ich meine, also ich für meinen Teil, ich bin in einem Beruf, der sich immer aussuchen muss, ob der jetzt Weihnachten frei hat oder Silvester, Neujahr. Und ich entscheide mich grundsätzlich für Weihnachten. Ne? Da will ich immer frei haben. Deshalb habe ich dieses Jahr wieder Silvester, Neujahr gearbeitet. Und hab den Silvester, also beziehungsweise jetzt 12 Uhr, schließt und einfach schlafenderweise erlebt, weil ich um 5 Uhr aufstehen musste und Family war weg, die habe ich weggeschickt und ja, habe mich dann schlafen gelegt. Wurde natürlich dann auch wach durch das ganze Gebüller, aber es war mir einfach wichtiger, ein paar Stunden mehr Schlaf abzubekommen, als jetzt irgendwie so nach 1, 2 Uhr sich für 2 Stunden ins Bett zu legen. Das ist dann in meinem Alter, obwohl ich mich jetzt nicht so alt machen will, aber dann doch jetzt irgendwie nicht so ganz, ganz cool. Deshalb war ich dieses Jahr ein bisschen der Silvesterverweigerer, was ganz okay ist, weil ja, das ist wirklich ein Tag, der für mich so ist wie jeder andere auch, ne? Ja, aber auch ein bisschen hart, oder? Zwischen den Jahren dann die Schicht zu wechseln? Ich bin schon dran gewöhnt. Also ich habe nicht das letzte Jahr, aber die 2 Jahre davor hatte ich jeweils Nachtschicht. Ne? Dann, von daher war da jetzt auch nichts mehr großartig mit Feiern. Letztes Jahr hatte ich mal, glaube ich, was hatte ich da, glaube ich, am nächsten Tag Spätdienst. Gut, da kann man so ein bisschen reinfallen, aber dieses Jahr, wie gesagt, hatte ich Frühdienst und ja, da ist mir der Schlaf schlicht und einfach wichtiger. Ne? Also man weiß, man muss arbeiten, man arbeitet schon den Tag davor und oder eigentlich die Tage davor und die Tage danach und das ist, da kommt ja auch überhaupt keine Stimmung. Ne? Also das, ich mache ja auch so irgendwie so den Gang ins neue Jahr mache ich an anderen Sachen so ein bisschen fest, als jetzt nur irgendwie an dem Silvester, wie man reinkommt und so weiter und so fort. Und so der große Fan von Gebüller bin ich jetzt eigentlich auch nicht. Von daher, ist das für mich eigentlich alles okay, so wie es war. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja. Wir haben uns gedacht, wir gestalten diese Episode etwas lockerer, wie sich's gehört, für Anfang des Jahres. Nichtsdestotrotz haben wir doch schon das eine oder andere vorbereitet und wollen nochmal zurück auf 92 nochmal kurz schauen. Und jede von uns hat so seine persönliche Highlights auf der sportlichen Ebene und hier auch vor allem im Ausdauersport mitgebracht. Ja, da bin ich mal gespannt, weil darüber haben wir noch nicht gesprochen, wer was so für Highlights im Gepäck hat. Da bin ich mal gesprochen, was jetzt hier so alles zutage kommt. Ich sag mal, fangen wir mal mit dem Gast an, fangen wir mit dem Henning. Henning, was waren so deine Highlights 2019? Also ein Highlight war definitiv der Ironman Hawaii mit der Siegerin für mich. Wo ich wirklich okay. nicht dran gedacht hätte, dass die Dame da so ein Brett hinlegt im Laufen. Mhm. Ich glaube, selbst Anna Haug selber hat das kaum geglaubt, ja. dass sie das hinlegt. Natürlich auch ein bisschen begünstigt durch hier und da so ein bisschen Ausfälle bekannter Athleten. Aber wer so einen Marathon hinlegt, gell, der braucht sich, glaube ich, um die Konkurrenz nicht allzu viele Gedanken zu machen. Wollte ich gerade sagen, ob Daniela Rief da so mithalten konnte, hätte können, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das richtig, richtig geil. Und da habe ich eine Gänsehaut gekriegt, weil, sind wir mal ehrlich, wenn der Frodeno vom Rad steigt und fühlt sich gut beim Laufen und steigt als erster schon vom Rad, wissen wir ja auch, es kann immer was passieren, aber hat man ja wirklich schon gedacht, wenn der jetzt nicht gerade umknickt oder irgendwie seine Hüfte, dass der Harris da wieder aufspringt oder sonst irgendwas, der bringt das Ding nach Hause, was der für einen Vorsprung hatte. Ne? Ja, irgendwann schon, ja. Ja, das Ding bei Anne Haug war ja auch der, dass das Jahr bei ihr alles andere als gut angefangen hat. Ja. Ne? Sie war verletzt, ne? Sie ist nicht so gut reingekommen, hat dann erst spät im Jahr zu ihrer Form gefunden. Ich glaube, vor Hawaii hat sie, glaube ich, noch Dänemark gemacht, den Ironman, ne? In Kopenhagen, meine ich, war das. Mhm. Oder war das Schweden? Weiß ich jetzt. Ich meine, bei Kopenhagen war das, ne? wo sie wirklich auch schon gezeigt hat, die ist richtig gut drauf. Ja, und dann hat sie dann natürlich das Ganze auf Hawaii bestätigt. Ja. Ja. Definitiv ein Highlight, finde ich auch. Also die Leistung, einfach der Hammer. Ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber ich glaube, das ist einer der schnellsten Marathons, der auf Hawaii gelaufen ist bei den Frauen. Also ich glaube, den Rekord nur um 3-4 Sekunden war sie drüber oder so. Kann das sein? Das war ja, nicht, irgend sowas. Ja. Oder es war auf jeden Fall wirklich wenig von der Zeit her. Das war echt... Das war schon gut. Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight, wo ich sagen muss, das ist so das ein sportliches Highlight, was jetzt im Ausdauersport für mich dann, ne, wo ich sage, wow. Okay, was hast du noch im Gepäck, so für Highlights? Ja, was habe ich noch im Gepäck? Das ist definitiv, ist das noch jetzt von mir ein Highlight, wo ich bei einer relativ kleinen Mitteldistanz war in Uelzen und da als ich glaube 10., 8. vom Rad gestiegen bin und habe mich dann halt wirklich, wann auch weiß ich nicht, 200-300 Starter und habe mich halt gewundert, warum die Wechselzone so leer ist, weil ich halt wirklich nicht so der gute Schwimmer bin und da habe ich mir gedacht, Mensch, da hast du eine gute Radperformance hingelegt, wo mich dann das Schiedsgericht noch gefragt hat, als ich das Rad abgestellt habe, ob mir denn schwindelig wäre, ob ich genug gegessen hätte, was ich erst gar nicht realisiert habe, warum das gefragt haben und dann habe ich halt erst gesehen, dass echt vor mir ein paar Räder nur drinne stehen und da habe ich dachte ich so, Mensch, das war ja gar nicht so schlecht, was du da abgeliefert hast. Das war so ein bisschen so mein persönliches Highlight dieses Jahr. Letztes Jahr meine ich. Das war ein richtig gutes Rennen von dir. Ja. War das die Höhle von Kur? Nee, das war nicht die Höhle von Kur. Nee, das war der andere. Genau. Das war der andere, ne? Das war der war relativ früh im Jahr, das war glaube ich Anfang Juli, Ende Juni oder sowas, genau. Und natürlich okay. Ein sportliches Highlight war auch noch, auch Radfahren, als wir in Sintra waren bei unserem Trainingscamp, als wir da die Küstenstraße abgefahren sind, wo wir auch ordentlich Höhenmeter geklettert sind. Das war natürlich auch noch ein sportliches Highlight, weil da auch alles einfach gepasst hat, dass wir zusammen unterwegs waren, dass das Wetter so geil war, dass wir eine richtig geile Fahrradstrecke hatten und da ist eins zum anderen gekommen. Das war jetzt einfach ein Highlight, sportlich würde ich einfach mal einklammern. Wir haben uns zwar betätigt, aber es war einfach so diese ganze Atmosphäre, ne? Das war einfach nur richtig, richtig geil. Und brauche ich gar nicht mehr sagen. Ich glaube, ihr wisst auch, was ich meine. Wenn man die Bilder vor den Augen hat, ne? Dass wir da hochgefahren sind, dann wieder runter und direkt an der Küste lang gedüst sind. Und das war, glaube ich, schon echt, echt richtig geil. Ja, definitiv. Und da muss man auch dazu erwähnen, dass es, wir haben heute den 6. Januar und das war schon so ziemlich vor genau einem Jahr. Mhm. Ja, sind wir dann nach Portugal aufgebrochen und haben da ein paar coole Tage verbracht. Da die Küstenstraße, die habe ich auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Da sind wir auch noch lang gelaufen, ein paar Tage später. Das fand ich auch sehr cool. Ja. Das war schon auf jeden Fall eine coole Sache, ja. Definitiv. Ja, das waren so erstmal so die beiden Highlights, die ich, oder die drei Highlights, die ich so im Kopf habe. Mhm. Sehr gut. Lukas, wie sieht's bei dir denn aus? Was waren so deine Highlights? Also das ein Highlight habe ich mir rausgenommen, unseren YouTube-Livestream zum Ironman. Den fand ich persönlich sehr cool, weil ich glaube, das war so das erste Mal. Ich meine, im Endeffekt sind wir jetzt auch nicht ein Podcast mit Tausenden von Abonnenten und da ist die Kommunikation zwischen den Zuhörerinnen und Zuhörern dann schon nicht so, permanent oder oft, wie man vielleicht von anderen Podcasts, die jetzt ein bisschen weiter oben sind oder so, die dann auch jedes Mal noch irgendwie Zusatzfolgen machen zu Hörerfragen und sonst was, ist das jetzt bei uns nicht so oft, aber ich war sehr überwältigt von der Anteilnahme, also Bereitschaft da mitzumachen. Und da waren ja schon im zweistelligen Bereich Leute dabei, die das mit uns geguckt haben und Fragen gestellt haben. Das fand ich mal was anderes und das war richtig, richtig cool. Ja, das war wirklich, das stimmt. Das hat Spaß gemacht, ne? Und vor allem, das ging ja stundenlang, ne? Also wir sind irgendwo beim Radfahren, sind wir dann eingestiegen, ne, mit der Live-Episode und haben es bis zum Ende durchgezogen. Und da waren sehr viele Hörer dabei, die sind bis zum Ende da geblieben und haben immer wieder auch kommentiert und das war schon so ein bisschen was anderes, ne, als das, was wir sonst machen. Und da hat definitiv Spaß gemacht, ja. Ja, wir haben das vielleicht, das Einzige, was wir ein bisschen, aber gut, wir verbessern uns ja auch ganz gerne da, war natürlich, dass wir das ein bisschen zu spät angekündigt hatten und vielleicht hätten wir noch viel mehr Hörer abgegriffen, wenn wir das früher, viel früher kommuniziert hätten. Ja, also hiermit können wir das auf jeden Fall nochmal verkünden fürs kommenden Ironman im Oktober 2020. Da sind wir wieder live. Da könnt ihr euch schon mal jetzt darauf vorbereiten für eine Live-Episode und auch wieder uns so zahlreich da unterstützen und dabei sein. Und diesmal wissen wir, worum es geht. Genau. Ja, cool. Ne, das war definitiv, ja, definitiv eine coole Sache letztes Jahr. Ja, ich anderes Highlight, was ich hatte, ich bin mir halt noch nicht sicher, ob es positiv oder negativ ist, da können wir ja gerade mal drüber diskutieren, ist die Pressekonferenz nach dem Ironman Hawaii, weil ich fand das eigentlich schon so ein bisschen so, wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich so, was, lächerlich eigentlich, aber andererseits ist es halt auch mal ein bisschen was anderes für den Sport, dass man eigentlich das nicht kennt, dass die Leute dann so offen öffentlich übereinander herziehen und so und ja, also einerseits positiv, andererseits auch wieder ein bisschen lächerlich, also im negativen Sinne. Von daher, was denkt ihr denn so darüber? Weil das fand ich schon eigentlich ein Highlight, weil ich mir das, glaube ich, im Nachhinein nochmal reingezogen, zweimal und das. Henning? Naja, das ist so ein bisschen ein Schlagabtausch. Ich glaube, das ist auch einfach jetzt, vielleicht haben sie es ein bisschen aus dem Boxsport übernommen oder aus dem Kampfsport generell. Da zicken die sich ja davor und danach auch immer an, wie die kleinen Mädchen. Aber ich glaube, das hat, also denke ich mal, dass das auch ein bisschen was mit zu tun hat mit diesem ganzen Social Network. Es möchte sich jeder verkaufen. Es möchte jeder irgendwelche Sponsoren noch mit abgreifen, was ja auch völlig legitim ist. Und ich glaube, da gehört es einfach dazu, ob jetzt positiv oder negative Presse gemacht wird, einfach, dass man ein bisschen lautstärker auch auf solchen Pressekonferenzen agiert und reagiert, damit dann vielleicht zukünftige Sponsoren, zukünftige Geldgeber, zukünftige YouTube-Abonnenten, Instagram-Abonnenten einfach auf einem aufmerksam werden, ne? Dass die Klicks vielleicht dann auch hochgehen. Kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen damit zusammenhängt, ne? Ja, ich finde aber auch so ein bisschen, diese ganze Geschichte ist ja schon quasi Jahr vorher oder so ein bisschen im Hintergrund wahrscheinlich immer so ein bisschen am Rumoren gewesen, weil es gibt es ja eigentlich auch öffentlich oder mittlerweile auch, kannst du ja schon wirklich sagen, wer hier wen nicht leiden kann und wer mit wem kann und so. Und da kommen halt auch gerade in den Sport Leute aus anderen Sportarten, die es vielleicht auch anders kennen. Ja, wenn ich so an Cameron Wirth denke, der eigentlich immer ziemlich laut ist, wenn es um solche Sachen geht. Und deswegen, ja, es kann auch sein einfach, dass halt gerade die Leute, die dafür dann verantwortlich sind, sowas auch mal nach draußen zu tragen, gerade erst in den Sport reinkommen. Was man sagen muss, ist, gerade diese Pressekonferenz, ne, was man halt merkt und auch in vielen Interviews danach, wer sich da vor allem zickt, sind die Deutschen. Ne? Da haben wir ja so das Spitzentrio, Patrick Lange, Jan Frodeno und Sebastian Kienle ist da auch so ein bisschen mit dabei. Dann hatten wir auch noch mal so ein bisschen Zickerei zwischen Boris Stein und Cameron Wirth. Aber in erster Linie sind das schon irgendwo so, es ist schon irgendwie so eine Fraktion, ja, auf der einen Seite Patrick Lange, dann auf der anderen Seite so ein bisschen Jan Frodeno und Sebastian Kienle. Cameron Wurf ist da auf jeden Fall mit dabei, ne, so wie du, Lukas, so wie du gesagt hast, also der ist da gerne so ein bisschen auch so das, ne, so ein bisschen der Lautere, ne, der da, vielleicht hatte das auch so ein bisschen so aus, dem Radsport, ne, so bringt er das mit ins Triathlonsport. Ich meine, im Radsport sagen die Leute auch schon gerne mal, geigen sich die Meinung oder gehen sich schon wirklich tatsächlich an die Gurgel. Ne? Das haben wir auch schon oft gesehen oder verteilen Schläge. Da können die nichts. Und so ein bisschen bringt er das ja mit. Und ja, und dass es zwischen Patrick Lange und Kienle Frodeno da jetzt irgendwie nicht so ganz gut läuft, das wissen wir erst nicht seit letztem Jahr, sondern die Jahre davor gab es auch schon mal Stress. Ja, ich finde es halt sehr unterhaltsam. Also jetzt, wo du da halt gesagt hast, das hatte ich so jetzt nicht so auf dem Schirm, so als Jahreshighlight, aber jetzt, wo du das gesagt hast, wenn ich mich da halt so zurückerinnere, also fand ich halt sehr, das einfach, ja, schon sehr unterhaltsam alles, ne? Was da so davor und danach so passiert ist. Und man kannte das auch schon so, ne, von Faris Al-Sultan und Chris McCormick, ne, die haben sich auch mal gerne angezickt. Also es gab schon mal so den einen oder anderen, ne, die sich da überhaupt nicht vertragen haben. Jetzt haben wir es halt eben so Patrick Lange, Jan Frodeno vor allem, ne, so die beiden. Ja, aber ja, ich fand's halt sehr unterhaltsam. Und dazu haben wir sogar, glaube ich, eine eigene Folge gemacht nach Ironman, ne, Hawaii. Da haben wir das Ganze nochmal ausführlicher besprochen, was da so alles abging. Ja, das stimmt. Das war die Folge nach dem Livestream, glaube ich. Ja, genau. Ja. Seifenoper Hawaii oder sowas hieß es. Ja. Ja. Gut, dann mach du doch mal weiter mit deinen Highlights. Hast du noch einen? Also hast du noch? Ja, könntest aber weitermachen. Wir können ja danach noch. Okay. Als erstes, was mir so wirklich so in den Kopf kommt, wenn ich an das letzte Jahr denke, so an Highlights, was mich richtig, richtig mitgezogen hat, das war der Sieg von Mathieu van der Poel beim Amstel Gold Race. Ich habe das Rennen live gesehen und ich konnte meinen Augen nicht glauben, was ich da sehe. Also dieser Sprint zum Ziel von Mathieu van der Poel, das war einfach sagenhaft, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also die ganze Art und Weise, wie das ganze Rennen gestaltet hat und das auch noch gewonnen hat, das ist einfach, das war der Wahnsinn, ne? Und das unterstreicht auch so ein bisschen, was für ein Talent dieser Typ ist. Und man muss ja auch sagen, viele Radsportler befinden sich jetzt so im Aufbau und Mathieu van der Poel fährt ein Rennen nach dem anderen. Ne? Jetzt im Cyclocross-Zirkus ist er dabei. Also der fährt ein ganzes Jahr über, ne? und liefert. Und ja, also vor dem ziehe ich echt meinen Hut. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Für mich ist das der Michael Jordan der Radsport-Szene jetzt so ein bisschen. Also der kann alles. Und ja, also das war so das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt, wenn ich an das vergangene Jahr denke, so auf der Profi-Ebene. Und dann habe ich noch eine Sache, die ist, ja, wie ist sie denn eigentlich? Positiv, negativ, beides irgendwo, ne? Und zwar so das Thema Nike, ne? So wie Firma Nike so den Ausdauersport und speziell den Laufsport momentan dominiert, das ist schon krass. Ne? Da haben wir zum einen, ne, die Sache mit den Vaporflies, ne, wenn man sich jetzt überall umguckt, ob jetzt bei den Profis oder Altersklassenathleten, beim jeden Marathon oder jeden Stadtlauf hat mindestens die Hälfte, wenn nicht viel mehr, der Teilnehmer die Vaporflies an. Dann haben wir noch die Geschichte mit Kipchoge, der in Wien die Sub 2 gelaufen ist. Und dann hatten wir auch noch gerade so in der zweiten Jahreshälfte die Geschichte mit Alberto Salazar, der jetzt gesperrt ist, ne, aufgrund des Dopingvergehens. Ne, hat da irgendwie seine Athleten gedopt. Ne, und im Zuge dessen, ich habe mich da so ein bisschen für das Thema interessiert und dann kamen noch ein paar andere Sachen, die jetzt irgendwie so hier gar nicht so, ich weiß nicht, ob sie so bekannt sind, ich glaube, so für diejenigen, die sich da in der Szene auskennen und sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann vielleicht schon. Und zwar gab es einen Artikel in der New York Times, der sehr viel Aufsehen erregt hat, über das Team von Alberto Salazar, über die Methoden, wie er mit den Athleten umgeht, wie er vor allem mit den weiblichen Athletinnen umgeht, ne, in Bezug auf Gewicht, dass er da sehr viel Druck ausübt auf diese Athleten, immer wieder Gewicht abzunehmen, dass er die Athleten bloßstellt vom ganzen Team, dass er die Athleten wiegen lässt vom ganzen Team und sie richtig unter Druck setzt. Da gibt es in dem Artikel, den verlinken wir vielleicht, wirklich sehr sehenswert, da ist auch ein Video dabei von einer Athletin, die sich da dazu ausspricht. Ja, alles sehr interessant, von daher Nike wirklich mit viel Licht und Schatten im vergangenen Jahr, aber man kann sagen, also dass die haben wirklich so die Schlagzeilen gemacht auf der ganzen Linie. Ja, ich bin gerade so ein bisschen überlegen, ob das negativ oder positiv ist, aber eigentlich kann es eigentlich nur negativ sein, weil ich bin dann doch schon, glaube ich, auf Ludwig seiner Seite und sage, wenn das so sehr den Sport dominiert, ist das halt auch nicht förderlich für den Sport, obwohl ich dann sagen muss, cleveres Marketing, zumindest bei den Schuhen, was sie da gemacht haben, und man kennt ja auch die Geschichten von Athleten, die nicht bei Nike unter Vertrag sind, welche Methoden die zum Beispiel anwenden und so. Also zumindest sagt man das. Ich selber habe jetzt noch nicht jemanden gesehen, der einen anderen Schuh getragen hat und dann durch das Zeichen beziehungsweise ein anderes Zeichen auf dem Nike-Schuh gemacht hat. Von daher, das hört man halt immer, aber das ist halt, die haben schon sehr dieses Jahr gerade im Ausdauersport für Schlagzeilen jeglicher Art gesorgt, sagen wir es mal so. Ja, man kann nur hoffen, dass andere Schuhhersteller da jetzt irgendwie so den Kampf annehmen und jetzt irgendwie versuchen, wieder mit Nike gleichzuziehen, was jetzt alles andere als einfach wird, ne? Aber gerade in der Schuhindustrie, ne, das kann man sich nur wünschen, ne? Weil also ich finde definitiv, dass es viel zu weit geht, ne? Diese Übermacht, ne? Das ist nie gut, wenn irgendeine Marke so eine Macht hat, ne, wie jetzt Nike es hat. Und ja, dass das alles halt nicht ganz rund läuft da mit dem Oregon Project, wo Alberto Salazar der Coach von war, ne, das haben wir jetzt auch mitbekommen. So die Art und Weise, wie er halt mit den Athleten umgeht, alles andere als jetzt irgendwie cool. Ganz im Gegenteil, also das, ja. Henning, wie ist deine Meinung zu Nike insgesamt? Also klar, die Schuhe, ne, schon krass. Ne, auch diese ganze Marketinggeschichte, die dahinter steckt, diese ganzen Mühlen, die da malen, das finde ich schon faszinierend, was Nike da in Werbung und Marketing da alles einfließen lässt. Ne? Also Lukas hat ja selber die Nikes, ne, und hat ja auch ein bisschen geschwärmt davon. Ich muss gestehen, ich habe da auch nachgeguckt nach den Schuhen. Aber für mich waren sie einfach so ein bisschen zu teuer. Ich denke mal, die sind im Preis sicherlich wert. Wenn du jetzt wirklich guckst, einen Marathon zu laufen und ja, gibst das dann nochmal aus, pusht dich ja auch selber. Ist ja halt auch nur mal so. Aber ich denke mal, durch dieses Oregon-Projekt hat Nike sich selber schön vom Koffer geschissen, worüber ihr auch gerade gesprochen habt. Und traurig ist es halt auch über Athleten, über deutsche Athleten, die da mit in dem Projekt sind, ne? Die werden jetzt natürlich auch, ich sage ja hier nur Constanze Klosterhalfen, die ist ja auch in diesem Oregon-Projekt mit drinne oder war mit drinne. Ob dann da alles so lief, wie es beschrieben worden ist, oder ob dann doch irgendwie irgendwo nachgeholfen worden ist, das ist alles spekulativ. Aber Nike hat von heute, also wirklich von einem Tag auf den anderen, die Halle abgeschlossen und es hängt einfach nichts mehr, ne? Irgendwas müssen sie ja verbergen damit, ne? Und ja. Also wäre natürlich schade, wenn sich das dann auf die Sportler aus Europa oder generell auf alle Sportler dann negativ auswirkt, ne? Weil negative Presse, wissen wir auch, ne? Kann, glaube ich, so ein Sportler dann auch einfach mal in den Ruin treiben, wenn keine Sponsoren mehr hinterhängen und. Ja, aber das Problem, glaube ich, ist eher, dass man so eine Geschichte eher weniger mit Nike verbindet, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie sehr das dann, weil, also ich persönlich kannte die Geschichte von Salazar, was da jetzt so gelaufen ist, aber ehrlich gesagt, verbinde ich das, wenn, ich weiß es zwar, aber ich verbinde das irgendwie nicht so mit Nike, weißt du, ich meine? Und so ein große Marke, die steht das auch einfach durch. Also für die wird das kein großer Image-Schaden, was ich meine. Dafür. Ja, die werden es auch versuchen, das Ganze auszusitzen. Ich meine, ich glaube aber auch, weil wo du sagst, dass du das nicht verbindest mit der Marke Nike, das ist, glaube ich, so bei uns so. Ich glaube, in Amerika ist es anders. Ne? Da ist es, der Oregon Project ist ja ganz klar mit Nike. Ne? Das ist ja Nike Oregon Project und das ist ja ganz klar mit damit verbunden. Ne? Es findet, das wird ja irgendwo auch in den Headquarters davon von Nike trainiert und so weiter und so fort. Und ich glaube, so dieses Empfinden ist gerade bei den US-Amerikanern dann so ein bisschen anders als jetzt bei uns Europäern. Aber ich glaube auch, dass Nike einfach zu viel Macht hat, als ob das jetzt denen zu sehr wehtun sollte. Da sind irgendwie im Hintergrund ein paar Leute zurückgetreten. Wie gesagt, Alberto Salazar ist jetzt gesperrt. Ich meine, für 4 Jahre ist er gesperrt. Aber komisch, dass sein Assistent jetzt auf einmal eine neue Trainingsgruppe übernimmt, der überhaupt nichts damit zu tun hat und wusste überhaupt nichts davon. Da kannst du mir doch nie erzählen. Ne? Genau, das ist es ja. Ne? Das sind ja auch so ein bisschen so die Methoden wie jetzt im Radsport. Ne? Der eine tritt zurück, aber so sein Nachfolger ist der langjährige Mitarbeiter von den Betroffenen. Also von daher ändert sich nichts. Ne? Also so, da wird vielleicht am Anfang wird so ein bisschen darauf geachtet, nicht so viel negative Presse zu machen. Aber im Endeffekt werden die Vorgehensweise wird, also was im Blut ist, ist im Blut. Ne? Also was sein Assistent Mohamed Salazar gelernt hat, das hat er gelernt. Ja, von daher muss man das wirklich mit gemischten Gefühlen sehen, wie das alles verläuft. Wie gesagt, wir verlinken mal den Artikel von der Mary Kane, heißt die Läuferin. Sie beschreibt das ganz genau, da ist auch ein Video dabei. sehr lesenswerter Artikel, wie es halt bei Nike abgegangen ist. Ja. Gibt es, glaube ich, vom ZDF Sportstudio auch irgendwie so einen kleinen Bericht drüber in der Mediathek. Okay. Habe ich auf YouTube mir nämlich auch mal angeguckt, weil mich das auch mal so ein bisschen interessiert hat und dann, wie die deutschen Medien damit umgehen. Also dass die einzigen, die da wirklich drüber berichtet haben, war wirklich das ZDF Sportstudio. Die haben ja auch da so eine eigene Dopingabteilung und sowas alles oder so eine Anti-Doping-Abteilung, dass da irgendwelche Journalisten sich damit beschäftigen. Aber ansonsten wird es hier bei uns, glaube ich, ist es gar nicht so publik, wenn man nicht so in der Leichtathletik-Szene oder Ausdauerszene dann drin ist, dann, ich sag mal so, wenn ich jetzt meinen Vater mit nach dem Oregon-Projekt fragen würde, der wüsste gar nicht, was das ist. Der würde das vielleicht sogar noch mit den Keksen verwechseln, weißt du, mit diesen, ne? Ja, wenn du das nochmal findest, kannst du mir nur den Link rüberschicken, dann könnte ich das auch nochmal mit reinpacken. Ja, ich hab das. Okay, du hast das. Das ist immer so ein bisschen auch subjektiv, wie man das halt gerade hier wahrnimmt. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was in Deutschland nicht so, wie du sagst, so für Außenstehende sichtbar ist. Ich meine, man kennt so ein, zwei Athleten, aber man würde sie halt damit jetzt nicht unbedingt verbinden, außer man interessiert sich halt dafür. Das ist halt auch immer so ein Ding. Schwierige Geschichte, wie eigentlich immer, wenn es um irgendwas geht, wo Leute betrügen. Habe ich auch letztens nicht nur betrügen, also ich glaube, hier geht es ja, klar, und zum einen geht es ja hier um Betrug, aber zum anderen geht es ja auch hier wirklich um Druck auszuüben auf Athleten, um psychische Schikane, es fällt mir kein anderes Wort ein, also ihr müsst euch den Artikel durchlesen, ne? Also die Athletin, die hat richtig viel Gewicht verloren, musste richtig abnehmen, sie hat ihre Periode über Jahre nicht mehr bekommen, sie hat psychische Probleme gehabt, ne? Sie hat angefangen, sich zu schneiden. Also sie wurde zum Schluss, sie war eine der, mit 17, ne, ist sie da, glaube ich, reingegangen, eine wirklich sehr, sehr gute Läuferin zu dem Zeitpunkt und zum Schluss war sie einfach nur ein körperliches Wrack. Ja, das ist, glaube ich, ist wirklich das Schwerwiegendste, ne, wie man da mit diesen Athletinnen umgegangen ist. Gut, ja, gut, wie gesagt, wir verlinken es. Netflix-Doku. Ja, aber ich habe jetzt noch eine Sache, die mir letztes Jahr wirklich sehr imponiert hat. Und zwar war das der 100-Meilen-Rekord von Zeck Bitter. Denn er, das war so zum Ende letzten Jahres. Und zwar hatte das auf eine 400-Meter-Runde aufgestellt. Man muss sich vorstellen, 100 Meilen auf 400 Meter Bahn, das sind 363 Runden und zwar das Ganze in 11 Stunden, 19 Minuten und 13 Sekunden. Damit hatte den Rekord, meine ich, um 10 oder 11 Minuten verbessert. Das war schon wirklich sagenhaft, finde ich. Gerade auf eine 400 Meter Bahn, 160 also 100 Meilen zu laufen, das ist ja schon wirklich sagenhaft. Also das hat mir, das war für mich so, in der Ultraszene war das für mich so das Ding. Da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall für mich persönlich auf jeden Fall ein Highlight gewesen. Habt ihr davon was mitbekommen? Also ich gar nicht. Obwohl ich ja früher doch auch an vielen Ultras teilgenommen habe, habe ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, nie dafür so groß interessiert, was für welche Rekorde irgendwie jetzt aufgestellt worden sind. Gerade so ist ja so, es ist ja halt auch brutal langweilig, ne? Sagen wir es mal wirklich so. Das ist es ja. Das ist nicht nur für einen Läufer langweilig und dass du mit dem Kopf zu kämpfen hast, sondern ich glaube für jeden Zuschauer. Ne? Weil, überleg mal, was du da, wie viele Runden du gerade genannt hast und der läuft da immer im Kreis. Ja. Aber dennoch eine Leistung, ne? Muss man, also Hammer. Ja, das Ganze wurde innerhalb eines Events veranstaltet, und zwar in Milwaukee. Das hieß Six Days irgendwie. Da sind Leute wirklich 24 Stunden gelaufen, 12 Stunden gelaufen, 100 Meilen gelaufen, 100 Kilometer gelaufen. Also da gab es sehr viele Wettbewerbe. Also er war ja da jetzt irgendwie nicht irgendwie alleine auf der Bahn. Da waren sehr viele andere Läufer mit dabei in verschiedenen Wettkämpfen, ne, die zu gleichen Zeit gestartet wurden. Und das alles auf einer 400-Meter-Bahn. Ne, das macht das Ganze auch nicht gerade einfacher. Nee. Und als wäre es halt nicht genug, ne, dass er jetzt den 100-Meilen-Rekord aufgestellt hat, der ist bei den 100 Meilen nicht stehen geblieben, sondern er ist die vollen 12 Stunden gelaufen und hat dann auch mal einen 12-Stunden-Rekord aufgestellt. Also das war schon, das war schon wirklich, fand ich eine ziemlich coole Geschichte. Ich bin auch darauf auch aufmerksam geworden. Gut, ich bin ja, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, gerade so im Podcast-Bereich bin ich da auf dem US-amerikanischen Markt irgendwie hängen geblieben und höre mir sehr viele Podcasts, gerade auch zu Ultra-Szene und so weiter, an, ne, was die Amis da so anzubieten. Und Zach Bitter ist da natürlich schon ein großes Thema. Ne? Also dadurch, was er dieses Jahr so geleistet hat, ist er da auf jeden Fall oft ein Interviewgast gewesen. Er hat ja auch einen eigenen Podcast, muss man auch dazu sagen. Also das, da kommt man, wenn man da jetzt so bei den USA, bei den Amerikanern sich einen Podcast anhört, dann da kommt man an Zach Bitter nicht vorbei. Ja, das waren so ziemlich, waren noch viel mehr Highlights, aber ne, das waren so die drei, wenn ich jetzt so über 2019 nachdenke, die dann mir als erstes in den Sinn kommen. Lukas, wolltest du noch was nachwerfen? Oh, nö. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Also ich habe jetzt, ich hatte noch ein so ein bisschen was Witzigeres und ich fand halt, ich habe es aber leider nicht mehr gefunden, deswegen hatte ich so mir ein bisschen aufgespart. Das war dieser Zieleinlauf. Ich meine, das wäre in Norwegen gewesen. Ich war mir nicht mehr sicher, wo der dieses finnische Banner weggetreten hat. Das fand ich eigentlich richtig ein Assi-Move, aber auch irgendwie ganz cool. Hattest du, glaube ich, im Podcast auch erwähnt gehabt, ne? Ja, damals, glaube ich. Mal angucken. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht mehr im Vorfeld jetzt hier gefunden, deswegen kann ich jetzt auch leider den Athleten nicht nachreichen. Ich meine, ich hatte es auf Instagram gefunden damals. Vielleicht, wenn jemand das sich nochmal reinziehen kann, sehr empfehlenswert. Wir haben ja jetzt hier immer so schön von sportlichen Highlights gesprochen. Jetzt frage ich euch einfach, was waren eure persönlichen Highlights, was ihr gerissen habt? Lukas, fang du an. Ja gut, was soll ich dazu sagen, außer den Hamburger Marathon, wenn du es jetzt auf sportlicher Ebene meinst. Also da muss ich sagen, natürlich, das fand ich echt, das war ein Brett, was du da hingelegt hast. Ich fand es aber viel krasser, dass du, weiß ich gar nicht, wie viele Wochen danach, eine, zwei Wochen, dass du den Zugspitzlauf mitgemacht hast. Ja, ich glaube, das war ein Monat. Ja, aber dennoch ist man ja etwas, etwas kaputt immer noch, ne? Nach so einer Leistung, ne? Das fand ich schon. Ja, also es war jetzt kein Training dafür, sagen wir mal so, da. Also im Endeffekt, da den Berg hochzustapfen, hat mir dann auch irgendwann so ziemlich kurz vorm Gipfel, hat es mir dann doch auch einen Stecker gezogen und ich musste mich dann doch mal hinsetzen. Zumindest diese Schleife, die man da läuft. Und dann, auch vielleicht auch so ein Mitgrund, warum ich dann gestürzt bin. Die Unkonzentriertheit dann, beziehungsweise die Müdigkeit des Körpers, es ist halt ein sehr, verschiedene Terrains ist dann halt, man muss dann wirklich 100% da sein, und das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Wettkampf, den ich einerseits empfehlen kann, aber selber irgendwie nicht mehr machen möchte. Versteht, was ich meine. Ja. Das ist so mein sportliches Highlight vom letzten Jahr. Aber ich muss auch sagen, der Frankfurt-Marathon mit der Lisa hat auch einen anderen Flair gehabt, sage ich es mal. Den fand ich auch eigentlich ganz cool, weil es für mich persönlich mal nicht um irgendwas ging. So, weißt du, ich meine, natürlich hatte ich das Ziel, die Lisa zu ihrem Ziel zu treiben, sage ich jetzt einfach mal. Es war entspannter und ich muss echt sagen, diesen Marathon, so werde ich im Nachhinein, kann ich mich an viele Sachen sehr gut erinnern, weil ich halt nicht auf der letzten Rille ständig gelaufen bin. Ich meine, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Von daher auch ein cooles Highlight, ja. Ja, also ich verstehe ganz klar, was du meinst. Wie ist es denn jetzt, wenn du an Hamburg denkst? Woran kannst du dich da erinnern? Weil da bist du auf der letzten Rille gelaufen. An Hamburg kann ich mich eigentlich an viele Sachen erinnern, zum Beispiel an die Reeperbahn, weil, also jetzt nicht wegen der Reeperbahn selber, sondern weil es da halt so einen schönen Berg hoch geht und ich einfach im Affenzahn da erstmal die ersten Kilometer angegangen bin, bis ich mich selber erstmal runterbringen musste. Dann natürlich da an den Hafen, wo man dann quasi, keine Ahnung, 3 Kilometer am Berg runterläuft, bis man unten dann ist und die ganzen Menschenmenge. Ich kann mich noch erinnern, wie ich dann in den Tunnel rein bin und es einfach nur richtig, richtig warm wurde und ich die Gruppe irgendwann verloren hatte, an die ich mich die letzten 10 Kilometer drangegangen hatte und ich es eigentlich ganz cool fand, mit denen zu laufen, aber wie gesagt, irgendwann konnte ich dann nicht mehr mithalten und dann so bei Kilometer 25 kann ich mich noch erinnern, dass ich da können wir wieder mal zum Thema Schuhe gehen, dass ich dann gedacht habe, mit den Schuhen fühlt sich das gerade noch richtig gut an. Und dann, ich kann es leider nicht mehr sagen, welche Kilometer es ist, aber es gab dann so eine Wendung, man ist dann am nördlichsten Eck sozusagen von der Strecke und dann weiß man ganz genau, jetzt läuft man einfach zurück nur noch. Und ja, dann natürlich die eine Kehre, wo man weiß, jetzt geht's nur noch geradeaus und ist dann das Ziel ist dann da. Und ich glaube bei Kilometer 38, das war so das, wo ich gesagt habe, so das wird was. Ja. Und ich hatte wirklich da das erste Mal das Gefühl, heute schaffe ich es unter 3 Stunden und da kommt halt heute nichts mehr dazwischen. Wenn ich jetzt hier so weiter laufe, sage ich jetzt mal, jetzt nicht aufhöre zu laufen, dann schaffe ich das. Und das weiß ich noch, das war bei Kilometer 38, das war so eine Stelle, wo es auch so eine 90 Grad Rechtskurve gab und da habe ich es gewusst, jetzt das Kilometer 38, jetzt schaffe ich es. Kann ich mich sehr gut an den eigentlich erinnern, wenn ich so jetzt gerade drüber rede. Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist schon einiges, woran du dich da erinnern kannst. Boah, das ist ein ausgiebiger Laufbericht gerade. Ja, genau. Naja, sehr cool. Ja. Naja, nee, ich für mich, also wir haben ja in den vergangenen Episoden haben wir noch über unsere Highlights des Jahres gesprochen und zum einen also für mich war das Highlight, dass ich jetzt irgendwie so auf Ultras umgestiegen bin, was ich jetzt irgendwie zu Anfang des Jahres noch gar nicht so auf dem Schirm hatte oder jetzt irgendwie, ja, überhaupt dran geglaubt hatte, jetzt irgendwie 2 Ultras in ein Jahr zu laufen. Deshalb war das auf der Ebene ganz cool. Zum anderen muss ich aber wirklich auch sagen, dass mir die Arbeit als Trainer letztes Jahr sehr, sehr viel Spaß bereitet hat und ich hoffe, dass das so weitergeht. Also das, da waren definitiv wirklich ein paar Highlights, wirklich ein paar, wie soll ich sagen, schwitzige Hände und hohe Puls mit dabei bei dem einen oder anderen. Das würde ich auf jeden Fall auch als Highlight mitzählen. Ja, viele Nerven verloren auch. Das ein oder andere graue Haar ist durch. Henning, was waren deine Highlights, wenn du schon so fragst? Wir haben, wie gesagt, diese eine Radgeschichte da bei der einen Veranstaltung, dass ich da wirklich relativ gut vom Sattel gestiegen bin. Ja, ansonsten waren auch viele Trainingshöhepunkte so Highlights von mir. Auch, einfach, dass man guckt, dass man das schafft, ne? Also ich hatte ja, oder habe ja auch schon mal erwähnt, dass ich nicht so der Ultraschwimmer bin, also dass ich nicht gut schwimme, aber dass man da dann auch durch das Training so eine kleine stetige Verbesserung sieht und das sind so auch so kleine Highlights, ne? Also, ja, das passt dann schon irgendwie alles zusammen. Ich würde mich da jetzt nicht unbedingt auf einen Wettkampf beziehen, sondern so das ganze Jahr eigentlich schon so als Highlight ansehen. Das hat von Anfang an des Jahres, also 2019, gepasst, dass wir da auch eigentlich relativ spontan ins Trainingslager geflogen sind, weil viel, 2-3 Monate vorher haben wir, glaube ich, gesagt, machen wir das, ne? Also das war Ja, da war sehr viel genau, Spontanes dabei, ne? Auch so irgendwie Portugal an sich war ja auch sehr spontan. Und weil eigentlich hatten wir genau, auch was anderes gezielt. Das fand ich halt super. Und dann so das ganze Jahr, wie es abgelaufen ist, ne? Dann auch, ich zähle das jetzt auch einfach mal als Highlight, dass ich bei euch im Podcast auch das ein oder andere Mal zu Gast sein durfte. Und auch immer wieder mit euch diskutieren und berichten konnte, wie das Jahr so gelaufen ist, ne? Und ja, ich sehe jetzt eigentlich auch nur positiv ins Jahr 2020 und wenn man das so, wie gesagt, so gesamtheitlich als Highlight nimmt, das ist schon, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Es gibt so kleine Peaks, die entstanden sind im Jahr, aber es gab bei mir jetzt nie so einen richtigen Downer. Das muss ich sagen, ist eigentlich ein Highlight, dass das alles auch so ganz gut gepasst hat. Ja, sehr cool. Ich finde das cool, ja, was du vorhin gesagt hast, dass so, ne, so das Jahr an sich, so das Ganze, ne, so ein Highlight an sich war. So, das kann ich eigentlich auch so bei mir bestätigen. Ne? So, das ist ja jetzt nicht nur, das sind ja nicht nur die Wettkämpfe. Die Wettkämpfe, das ist ja so ein bisschen so, ne, das Sahnestückchen obendrauf, aber darunter ist ja, befindet sich noch viel, viel mehr. Ne? Und so die Art und Weise, wie man für was trainiert und wie man trainiert und mit wem und so wie du sagst, ne, also das ist Trainingslager in Portugal und dann noch ein paar andere coole Geschichten, ne? Lukas, wir waren ja auch beim Zugspitz, ne, mit Patrick und Manuel, ne, und ja, also ich finde auch, also so wie das letzte Jahr gegangen ist, so kann es auch dieses Jahr auf jeden Fall weitergehen. Da würde ich jetzt auch nicht viel mehr dran ändern wollen. Also das war wirklich, letztes Jahr lief das alles schon wirklich sehr, sehr gut. Und da habe ich auch jetzt nicht nur irgendwie Wettkämpfe im Sinn, wenn ich so an so die Höhepunkte des letzten Jahres denke, sondern auch definitiv viele, viele coole Einheiten, die man ja zusammen oder auch alleine mal gemacht hat. Ja, und ein Highlight, was im letzten Jahr angefangen hat, steht ja noch beim Henning dieses Jahr an, ne? Demnächst. Ja, schön, dass du es ansprichst. Genau. Mensch, so total nicht geplant und so. Nein. Das ist, ich fahre mit einer ja, Fahrradgruppe, die hier aus dem Raum Braunschweig kommt. Die nennen sich die Braunschweig Wheelers. Fahren wir nach oder zu der Gedenkstätte Auschwitz. Das hat einfach den Hintergrund, dass dieses Jahr ja das 75. Jahr ist der Befreiung von Auschwitz und dieses auch im Januar ist. Und da fahren wir den, ich muss jetzt nochmal genau gucken, dass ich auch nichts Falsches sage. Und zwar fahren wir den 23. Januar in Braunschweig los und wollen binnen 48 Stunden an der Gedenkstätte in Auschwitz sein. Mit Wie viele dem Kilometer Hintergrund, sind das? das sind insgesamt 850 Kilometer. Okay. Und es hat einfach den Hintergrund, ja, auch durch dieses aktuelle Politikgeschehen, was gerade im letzten Jahr auch aufgetaucht ist oder aufgepoppt ist durch diese ganzen Rechtspopulisten und, dass solche Gedenkstätten erhalten bleiben müssen und auch einfach mal wieder auch in diesen Fokus gerückt wird, dass sich halt auch viele Menschen damit einfach beschäftigen, was damals dort passiert ist, was da für ein Leiden entstanden ist, was wie viel Leben es gekostet hat. Und auch durch diese Aktion, dass wir da hinfahren, wollen wir halt Spenden sammeln, das auch für die Nachwelt, weil die Zeitzeugen ja immer weniger werden. Dass die Gedenkstätte der Auschwitz dort auch erhalten bleibt, dass mit Gräberpflege und Gedenkstättenpflege und. Deshalb haben wir uns auch dieses Datum quasi ausgesucht, auch gerade im Januar, dass wir da mit dem Rad hinfahren. Das ist ja, ich denke mal, es wird jetzt durch die Temperaturen nicht gerade einfacher werden. Wenn so eine Tour im Sommer geplant wird, ist es, denke ich mal, doch einfacher zu fahren. Erzähl noch mal kurz für die Hörer, weil viele werden jetzt denken, okay, über 800 Kilometer, 48 Stunden. Erzähl noch mal, wie läuft's ab in Spezien? Ja, also wir sind zwei Teams, vier Fahrer und werden das so handhaben, dass immer ein Team 100 Kilometer fährt und dann werden sich wird es abgewechselt. Also roundabout fährt jedes Team um die 425 Kilometer. Wir werden dann auch Zwischenstops machen und zwar in Berlin am Mahnmal. Das ist ja so, ja, wie weit ist Berlin von Braunschweig weg? So 250, 300 Kilometer ungefähr. So mit dem Rad genau weiß ich es jetzt nicht. Und da werden wir dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein oder gegen Abend einen Stopp machen. Und dort, ja, ich weiß jetzt nicht, vor Ort sind dort ein paar oder ist ein ansässiger Radsportclub. Der wird uns dort in Empfang nehmen und wird uns dann auch noch mal so ein bisschen aus der Stadt raus eskortieren. Und ja, das hat jetzt bei uns jetzt hier in der Region schon relativ hohe Wellen geschlagen und Aufmerksamkeit auch erregt. Das, unser Schirmherr ist der Sally Perell. Das ist ein Buchautor und ein Zeitzeuge, der aus dem Raum Braunschweig Wolfsburg-Peine die Ecke hier kommt. Der gute Herr ist 95 Jahre alt und hat das Buch geschrieben, der Hitlerjunge Salomon. Und der ist unser Schirmherr, den haben wir auch schon getroffen. Und ja, der unterstützt mit seinem Namen und mit seinem Gesicht diese Tour. Und das ist schon, das ist schon Gänsehautfaktor auf jeden Fall, auch als wir den getroffen haben. Und es macht einen auch schon stolz, dass das dann so ein, doch so ein großes Publikum dann hat. Und dass wir damit auch wirklich Leute erreichen. Ja. Ja, sehr cool. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Ich meine, es wird auch bestimmt auch hart, ne, bei den Wetterbedingungen. Ich glaube, je mehr man nach Osten kommt, umso heftiger wird es auch irgendwo temperaturtechnisch. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, jetzt so, ob da Schnee liegt oder nicht. Aber ja, das ist schon eine coole Geschichte an sich, muss man definitiv sagen. Ja. Ich werde euch unsere Facebook-Seite auch mal schicken, wenn ihr die dann unten bei euch in den Shownotes verlinken könntet. Einfach die Leute, die Interesse haben, dass die sich das einfach mal ansehen, haben da auch eine Spendenseite aufgerufen. Oder die können sich auch bei euch melden, wenn die dann halt auch direkt spenden wollen. Das wäre ganz cool, wenn ihr das vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen publizieren würdet bei euch in euren sozialen Medien. Dass wir vielleicht dann auch noch ein bisschen größere Bandbreite haben für Leute, die das interessiert. Definitiv, werden wir machen, auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein cooles Thema. Auch cool, dass da noch welche sind. Auch jetzt, sag ich mal, jüngere Leute, die sich dafür noch interessieren, da das erhalten dass es erhalten wird. Und ich denke mal, du wirst uns auch berichten. Ich bin mal gespannt, was du so von den Nächten erzählst. Es wird bestimmt ordentlich kalt werden. Ja, ich gehe davon auch aus. Aber in so einer Gruppe. Aber ihr seid ja gut ausgerüstet. Ja, wir sind gut ausgerüstet und in so einer Gruppe, da wir, es ist ja auch so, wir haben ja auch Begleitfahrzeuge. Bei uns fährt ja wirklich so ein Pacecar die ganze Zeit nebenher. Das heißt dann auch wirklich, dass wir jetzt nicht 1000 Jacken anziehen müssen, sondern dann auch nach der Temperatur, wenn wir ein Begleitfahrzeug haben, dass wir dann nicht super nass geschwitzt sind und dann kommt es irgendwie, sinkt die Temperatur um 5 Grad. Damit ist ja auch kein geholfen, wenn du am ersten Tag sofort krank bist. Ne? Das ist, wir haben da auch schon eine wirklich richtig gute Crew hinter uns, die Fahrer dann auch unterstützt. Und die uns dann auch versorgen mit was zum Essen. Dann auch die Getränke für uns vorbereiten und. Also das ist ja nicht nur die 8 Leute, die Rad fahren, sondern da steht ja noch eine Crew dahinter, die genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger sind als die 8 Fahrer, weil ohne die würde das ja gar nicht ermöglicht werden. Ne? Auf jeden Fall. Ja, wenn einer von den Zuhörern oder Zuhörern dort aus der Gegend kommt, wo ihr langfahrt, könnt ihr sich auch bestimmt mal bei uns melden oder bei dir selber persönlich und euch mal fragen, wo ihr die Stops einlegen. Gut, Berlin hast du ja jetzt genannt. Da gibt es vielleicht auch ein paar Jungs oder Mädels, die da gerne mal vorbeischauen und einfach mal ein paar nette Worte euch da lassen. Ja, super. Ja, klasse. Sehr schön. Ja. Jungs, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, beenden wir hiermit die Folge, oder? Ja. Lukas? Ich hätte vielleicht noch was Privates, aber gut, das können wir auch Okay, mal nachher machen. hau raus, komm, jetzt hast du es gesagt, jetzt musst du es raushauen. Ich habe gestern, fangen wir mal anders an. Die einen oder andere werden wissen, dass ich ja zeitlang in Australien gelebt habe und ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass 18 Menschen gestorben sind, was tragisch genug sind, aber eine halbe Milliarde Tiere verendet ist in Australien in den Feuern und ich finde das einfach sehr krass und traurig. Man muss sich vorstellen, das sind 500 Millionen und das an Tieren, die da jetzt tot sind. Und ich glaube, Australien wird nach diesen, wenn das irgendwann mal endlich in den Griff gekommen ist, nicht mehr das sein, was es vorher war und auch nicht das, was ich ja, kennengelernt habe. Und das finde ich schon sehr, sehr traurig, dass das meiner Meinung nach hier sehr, sehr wenig, ja, nicht wirklich. Das sagen, es kommt irgendwie so an, als wird das nicht so gut hier rüberkommen, sag ich mal so, was da momentan abgeht. Na schon, also wenn man jetzt irgendwie so die Nachrichten schaut oder jetzt irgendwie mal so die Tageszeitung liest, dann steht das schon drin, ja. Also zumindest Gut, ich bekomme jetzt keine Tageszeitung, also ich weiß jetzt nicht, was da genau drin steht, aber ja, ist schon. Also ich kriege irgendwie selber persönlich, wie wir schon mal in der Off-Topic-Gefolge besprochen hatten, gucken wir, glaube ich, beide nicht so viele Nachrichten, aber wenn man was mitbekommt, dann höre ich eher irgendwas über Richtung Amerika als daher von der anderen Seite. Aber gut, das sind so persönlich, finde ich das echt traurig und was da momentan abgeht und vielleicht ja, da mal ein bisschen gucken, was da noch so los ist. Ja, okay, dann ja, das ist natürlich sind keine schönen Infos zu Schluss der Sendung, aber ja, so ist es, ne? Dann würde ich nichtsdestotrotz sagen, bis zum nächsten Mal und Jungs, schön weiter trainieren. Ja, schön weiter strampeln. Bis dann. Jo, tschüss. Tschüss.